Die Daten waren von zwei App-Entwicklerfirmen gespeichert worden. Ein mexikanisches Unternehmen unter dem Namen Cultura Colectiva hatte Kommentare, Gefällt-mir-Angaben und Accountnamen bei dem Cloud-Dienst AWS von Amazon frei zugänglich abgelegt. Und auch eine zweite Firma, die eine 2014 eingestellte App unter dem Namen At The Pool betrieben hatte, soll Daten offen abgespeichert haben, inklusive von mehr als 22.000 Passwörtern für die App. Facebook teilte mit, für App-Entwickler sei es verboten, Daten aus der Plattform des Online-Netzwerks ungeschützt zu speichern. Man habe gemeinsam mit Amazon die Daten nun gelöscht. Wie ernst der Schaden ist, lässt sich schwer sagen. Betrüger könnten versuchen, mit den E-Mail-Adressen und den Passwörtern in Konten bei anderen Diensten reinzukommen.